Niemand ist so treu und gut wie Jesus. Keiner ist so wunderbar wie er. Viele sprechen oftmals über Christus. Doch bleibt alles für sie kalt und leer. Endlich frei gemacht, fort ist Satans Macht. Jesus, er kam auch zu mir. Ich geh mit ihm nun Hand in Hand. Er ist mir bekannt, mehr als alles lieb ich ihn. Sagen, Christus sei ein Märchen, voller Staub und lauter Fantasie. Doch wer einmal Jesus ist begegnet, weiß, dass es den Heiland wirklich gibt. Endlich frei gemacht, groß ist Satans Macht. Jesus, er kam auch zu mir. Ich geh mit ihm nun Hand in Hand. Er ist mir bekannt,